Thank you, Jesus. Taki, danke, danke. Danke, Jesus. In English, American, donkey means get dunked in the water. Go down. Im Englischen heißt danke untergehen im Wasser oder untergetaucht werden, so untergetunkt werden. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Eintunken, Jesus. Eintunken, Jesus. Come on, let's blow it up. Let's blow it up. I don't know. We're just discussing what we should preach about. Wir diskutieren gerade, was wir predigen sollen. One time we were in England together. Wir waren einmal in England zusammen. James put his hand on me. Und James hat seine Hand auf mich gelegt. And I just was set on fire. Und mich hat's einfach total erwischt. Ich bin total entbrannt. Before that, 5 minutes before, I was asleep in the back of the church. Und vor fünf Minuten vorher war ich in der Gemeinde hinten und habe geschlafen. And James touched me, and the Holy Spirit plugged me in. Und James hat mich berührt und der Heilige Geist hat mich einfach angesteckt. I just sense God. He just wants to plug you in right now. Das Gefühl, dass sich Gott einfach hineinstecken will in die Steckdose. I can see the angels of the Lord all around the room. Ich sehe, dass die Engel des Herrn hier im ganzen Raum vertreten sind. There's angels all in here. They're just moving around. Weil hier sind Engel, die sich bewegen. Because we lift you up high praises. Denn wir heben hohen Lobpreis zum Herrn auf. Because we're lifting up high praises. Wir heben hohen Lobpreis zum Herrn. Some people have a problem when you say there's angels in the room. Manche Menschen haben Probleme, wenn man sagt, dass Engel im Raum sind. All of you can see angels. Aber ihr könnt alle Engel sehen. It's easy, just like find the person that's got the most demons in them. Es ist ganz einfach, such einfach den Menschen, der die meisten Dämonen hat. Everybody can tell, they go, oh, that person has demons. Everyone can tell that. Jeder kann sagen, dass der Dämonen hat. Well, that means you're discerning angels, just the wrong ones. Das heißt, du siehst also Engel, aber halt nur die falschen. Just the wrong angels. Sind die falschen Engel. God wants you to discern the real angels. Der Herr will, dass du die echten Engel sehen kannst. Of glory over the room right now. Da ist richtig eine Herrlichkeitswolke hier erinnern. There's a portal of glory over your city right now. Da ist so über deiner Stadt auch momentan so eine Öffnung in die Herrlichkeit Gottes hinein. Thank you, Jesus. Yeah, God is smashing limiting mindsets tonight. Der Herr zerbricht momentan Gedankengut, das ihn einschränkt. God wants to touch every person in this building in a fresh way. Der Herr will wirklich jeden Menschen, der hier ist, ganz frisch berühren. I feel especially the quiet people, the people that don't normally come down the front, the people that don't normally stand up. Das Gefühl ist, dass der Herr wirklich ganz besonders die berühren will, die eher ruhig sind und vielleicht nicht so nach vorne kommen wollen und nicht so laut sein wollen. God's coming for you tonight in particular. Der Herr kommt ganz speziell für dich heute Abend. There's nothing you can do about it. Und da kannst du gar nichts dagegen tun. I used to be one of those people. Ich war früher so mal so jemand. I was the quietest person in the room. Ich war so der ruhigste überhaupt. I was the shyest person in the room. Ich war total scheu. There is no way you would get me up the front. Ich würde nie nach vorne kommen. Then God for my first ever conference. Und dann bin ich in meiner ersten Konferenz gewesen. He somehow set up circumstances. Und Gott hat so die ganzen Umstände so gelegt. So I ended up at a Heidi Baker conference. Dass ich bei einer Heidi Baker Konferenz war. It was so crazy. I'd never seen anything like it ever. Völlig verrückt, sowas habe ich noch nie gesehen. I'd never seen a manifestation of the Holy Spirit before. Ich hatte noch nie Manifestationen des Heiligen Geistes gesehen. But this was out of control. Und ich sagte, das war komplett daneben. There was one lady for the entire 5-day conference. Da war eine Frau, die 5 Tage lang hintereinander. She was walking around backwards making train noises. Die ganze Zeit rückwärts gegangen ist und so getan hat, wie wenn sie ein Zug wäre. I don't know how I ended up staying for the full 5 days. Ich habe keine Ahnung, warum ich 5 Tage lang geblieben bin. But somehow God kept me there. Aber irgendwie hat der Herr mich dort behalten. Choo-choo, that's a new tongue. But one night Roland Baker was preaching. Und einen Abend hat Roland Baker gepredigt. And the whole crowd was down the front. Und die ganze Menge war wirklich vorne. And he was praying for people. Und hat für die Menschen gebetet. People were doing crazy stuff. Und Menschen haben wirklich verrückte Sachen gemacht. Things I didn't know were possible for humans to do. Sachen, die ich nicht einmal gewusst habe, dass es Menschen machen können. It was wild. I could feel God. Es war wirklich wild. Ich habe Gott gespürt. But I was scared. Aber ich habe wirklich Angst gehabt. So I was kind of walking around at the back of the room by myself. So bin ich hinten im Zimmer ganz alleine so herumgegangen. Kind of nervous, like I was curious. Ich war ein bisschen nervös. Ich war schon irgendwie neugierig. But I wasn't going to get down there. Aber ich wollte sicher nicht nach vorne kommen. But then one of my friends spotted me and said, come here. Und einer von meinen Freunden hat mich dann gesehen und gesagt, hey, komm nach vorne. So I went down the front reluctantly. Bin ich so also sehr unwillig, aber doch nach vorne gegangen. I lay on the floor. Habe ich mich auf den Boden hingelegt. And I surrendered to God. I said, God, do whatever you want. Und ich habe mich Gott hingegeben und gesagt, tu was auch immer du willst. In that instant, und plötzlich, The Lord took me into a trance. Hat mich der Herr in eine Trance hineingeführt. Which lasted for the entire session. Und diese ganze Session habe ich nicht mehr mitbekommen. 2 or 3 hours. Sind circa 3 Stunden. And I was shaking on the ground violently. Und ich habe am Boden geschüttelt, ganz wild. Having an encounter with God. Ich hatte einfach eine Erfahrung, eine Begegnung mit Gott. Seeing visions of things in heaven. Und habe Visionen vom Himmel gehabt. Hearing God speak to me, und hab Gott gehört, wie er zu mir gesprochen hat, calling me by name, mich beim Namen gerufen hat, telling me how much he loves me, und mir gesagt, wie viel er mich liebt, and und wie that sehr he has a plan for my life, und dass er einen Plan für mein Leben hat. And after 3 hours, nach 3 Stunden, I got up off the ground, bin ich aufgestanden, with a big carpet print on my face, hatte so richtig den Teppichabdruck im Gesicht, and I was never the same again, und ich war noch nie wieder gleich. So I don't, I declare that same encounter. Möchte einfach proklamieren, dass diese gleiche Begegnung, die ich gehabt habe, and even greater, und vielleicht auch größer, is available for you tonight. Hier heute verfügbar ist. And if you're sitting there thinking, oh man, I hope that doesn't happen to me. Und wenn du da sitzt und sagst, oh, ich hoffe, das passiert mir nicht. I hope I don't get embarrassed and have to shake on the floor for 3 hours. Hoffentlich will ich nicht am Boden liegen und 3 Stunden lang schütteln. With everyone watching. Die mich alle anschauen. Watch out. Sag ich dir nur Vorsicht. Because God wants to break out in your life. Denn der Herr möchte wirklich in deinem Leben ausbrechen. For those quiet people. Für die ruhigen hier. God's laid things on your heart. Gott hat dir Sachen ins Herz gelegt. And those things are just important. Diese Sachen sind wirklich wichtig. As the things on the hearts of the people that are loud. Genauso wichtig wie diejenigen Menschen, die halt laut sind. They're just important as the dreams on the hearts of the people up here with the microphone. Genauso wichtig wie die Träume, die Menschen, die hier vorne haben, die ein Mikrofon haben. So just be expectant. Also sei einfach erwartungsvoll. Just be ready. Sei bereit. Because anything's possible tonight. Alles ist möglich heute Abend. God's gonna break out. Und Gott wird wirklich ausbrechen. I don't want to say anything. Keep going. Ich will eigentlich gar nichts sagen. Mach einfach weiter. I guess I'm going to keep going. Also ich mache einfach weiter. I didn't used to be able to talk for 1 minute, let alone this. Ich konnte früher nicht einmal eine Minute lang sprechen. Honestly, I've got nothing planned. Ich habe also wirklich nichts geplant momentan. But I can share a little bit of my journey with God. Aber ich kann ein bisschen darüber erzählen, wie mein Leben mit Jesus ist. So after God changed me in that instant, or that 3 hour instant, wie mich Jesus in diesen 3 Stunden verändert hat, just a fresh boldness came upon me. Da ist so eine richtige Vollmacht auf mich gekommen. And an ability to go after that which God's laid on my heart. Und diese Fähigkeit, dem nachzugehen, was mir Gott ins Herz gelegt hat. So almost straight away, I signed up for Bible College. Und ich wollte dann wirklich sofort ins Bible College gehen. And I began to study missions. Und dann habe ich einfach angefangen, über Mission zu lernen. I was like, if Heidi and Roland can have that much fun. Und mir gedacht, wenn Heidi und Roland so viel Spaß haben können. Being missionaries in Africa. Missionare in Afrika zu sein. I want the same thing for my life. Möchte ich das gleiche in meinem Leben haben. I've never met anyone as free as those two people. Ich habe noch nie jemanden im Leben getroffen, die so frei sind wie die zwei. Or as full as love as those two people. Oder auch die so viel Liebe haben wie diese zwei. So I wanted that for myself. Und ich habe gesagt, das will ich auch. So I thought studying missions at an academic Bible college. Ich habe gedacht, dass das Studieren von Missionen in einem theologischen Seminar. It might be the best thing to do. Das Beste ist dazu, was ich da machen kann. But I got there. Und ich bin dorthin gekommen. And it wasn't exactly like that conference. Es war nicht ganz so wie die Konferenz, bei der ich war. No train noises. Da waren keine Zuggeräusche. But God was faithful. Aber Gott war wirklich treu. And he set me up with different people in that Bible college. Und hat mich dort mit verschiedenen Menschen verbunden in dem College. That would eventually be part of my destiny. Und das war nämlich wirklich ein Teil meiner Zukunft. Which would eventually get me to Africa. Die mich dann im Endeffekt wirklich nach Afrika führen würde. And get me to the point I'm at now. Und dorthin führt, wo ich jetzt bin. Yeah, so I just want to share one thing. Ich möchte einfach eins mit euch mitteilen. I used to be really tight with my money. Ich war früher sehr ja, ich war nicht sehr großzügig mit meinem Geld. I had no faith for God to provide for me. Ich hatte keinen Glauben, dass Gott einfach für mich sorgen würde. I thought I had to do everything myself. Ich habe mir gedacht, ich muss alles selber machen. But as part of my mission trip, part of my Bible college study, sorry. Aber als Teil meines Bible College Studiums. I had to do a mission trip. Musste ich einen Missionstrip machen. And I wanted to go to Africa to do Heidi and Roland's mission school. Und ich wollte wirklich nach Mosambik, wo Heidi und Roland ihre Missionsschule hatten. The guy in charge of my course. Und der Mann, der zuständig war für meinen Kurs, he said, James, I want you to go to Africa, but I want you to go during school. hat gesagt, dass ich nach Afrika gehen soll, aber während der Schulzeit. I was going to wait till I finish my degree. Ich wollte eigentlich meinen Abschluss machen und dann erst gehen. And then work and in my own strength raise the money. Und wollte einfach arbeiten, um Geld zu verdienen, dass ich dort selber hingehen kann aus meiner eigenen Kraft heraus. My lecturer said, "No, I want you to go soon." Aber der Professor hat gesagt, nein, ich will, dass du bald gehst. I said to him, "I've got no money. I'd love to go, but I've got no money." Ich habe zu ihm gesagt, du, ich habe kein Geld, ich würde gern gehen, aber es gibt kein Geld. Within a week of that conversation. Eine Woche später. I had $5,000 come in. Hatte ich plötzlich $5,000 auf meinem Konto. From three separate people. Von drei komplett verschiedenen Menschen. And from that moment on, like my poverty thinking. Von diesem Moment an ist so das Gedankengut bei mir geändert gewesen. My thinking that said I have to earn things for myself. I have to do things for myself. Das Gedankengut, wo ich gedacht habe, ich muss immer alles für mich selber sorgen. That was broken off forever. War komplett weggebrochen von mir. I ended up having another $5,000 come in. Plötzlich kam noch einmal $5,000 auf mein Konto. So I had $10,000, more than enough money to go on this trip. Jetzt hatte ich $10,000 und das war viel mehr, als ich eigentlich benötigte für diesen Ausflug. So I make it to Africa. Und ich bin jetzt in Afrika. Who here has heard of the Harvest School in Mozambique? Wer kennt die Schule in Mozambique, die Harvest Schule? Ridiculous. It was a dream come true. Es ist unglaublich, für mich war das ein Traum, der wahr geworden ist. To meet, like, I didn't know many people like myself. Ich habe nicht viele Menschen gekannt wie mich. I had one friend at college who was into the supernatural. Ich hatte einen Freund im College, aber nur einen, der in das Übernatürliche war, wie ich auch. I had no spiritual fathers, no spiritual mentors. Ich hatte keine geistigen Väter oder Leute, die über mich geschaut haben. But God is so faithful, he put me in a place with like hundreds of people. Und Gott hat mich einfach an einen Ort gebracht, wo wirklich hunderte Menschen waren. Who make train noises. Die so Zuggeräusche gemacht haben. No, I'm not. Just a few of them made train noises. Da waren nur ein paar, die so waren. Some of them were more like a car horn or manche waren some mehr kind wie of animal. Wie eine Autohupe. No, I'm just kidding. But it opened my eyes to see like there's more crazy people in the world. Es hat einfach nur die Augen geöffnet, zu sehen, dass es mehr gibt, als ich jemals vorstellen konnte. During my time there, God opened me up to another realm. Und in meiner Zeit dort hat mir Gott noch etwas Neues gezeigt. He opened me up to the realm of the supernatural. Den übernatürlichen Raum hat mir gezeigt. These guys, they go out every weekend, right out into the middle of the bush in Mozambique. Diese Studenten gehen dort hinaus, wirklich jedes Wochenende in den Busch. And they see miracles everywhere they go. Und die sehen dort Zeichen und Wunder überall, wo sie hingehen. Their ministry has seen over 100 people raised from the dead. Ihr Dienst hat mehr als 100 Leute von den Toten auferweckt. I actually met one of the guys once. Who's seen the Finger of God DVD? Ich habe einen Mann getroffen, der auferweckt wurde. Wer kennt den Film Finger of God? I met that guy who was raised from the dead in that DVD. Den Mann, der dort auferstanden ist von den Toten, den habe ich kennengelernt. And someone said, "What was it like being raised from the dead?" Und jemand hat gefragt, wie war denn das so, von den Toten auferstehen? And guess what his response was? Und denk mal nach, was er gesagt hat. He said, "It really changed my life." Es hat mein Leben wirklich komplett verändert. I bet it did. Ja, sicher. But yeah, I was having these kind of encounters where I'm meeting people who were raised from the dead. Ich habe diese Erfahrungen gemacht mit Menschen, die wirklich auferstanden sind. We're seeing the deaf healed. Die Tauben, die wieder gehört haben. We're seeing the blind healed. Die Blinden, die geheilt wurden. In one outreach in particular. Ganz speziell ein Outreach. There was a guy, a young boy. Da war ein junger Mann. And his eye was completely white. He was blind in one eye. Und auf der rechten Seite war er komplett blind. Sein Auge war wirklich weiß. On his other eye, he had a cataract. Auf dem anderen Auge hatte er einen Katarakt. So I was like, oh, I'm going to pray for this kid. Und ich habe für den gebetet. So I moved towards him. Und ich wollte auf ihn zugehen. And he runs away faster than the train lady could run. Und er ist wirklich schnell weggelaufen, schneller als diese Zugdame fahren konnte. Everyone in that village was extremely timid. Alle, die in diesem Dorf waren extrem scheu. But eventually he kind of sneaks back. Und irgendwann ist er mal dann zurückgekommen. So a girl from our team gets an idea. Und ein Mädchen von unserem Team hat sich eine Idee überlegt. She's like, I'm gonna pray, but I'm gonna pray from a distance. Und sie hat gesagt, na weißt du was, ich werde beten für ihn, aber aus einer Distanz. So from several meters away. Mehrere Meter zurück. She sticks out her hand towards the boy. Hat sie ihre Hand Richtung Buben ausgestreckt. And begins to pray in tongues. Und hat einfach angefangen in Zungen zu beten. And she watches as his eye turns from white to brown. Und sie schaut zu, wie sein Auge von weiß auf braun verändert wird. And he gets completely healed. Und er ist komplett freigesetzt. But then he ran away again because he freaked out. Dann ist er wieder weggelaufen, weil er war wirklich irgendwie. He comes back later and eventually gives the girl a hug. Und er kommt dann später zurück und gibt dem Mädchen einfach eine Umarmung. And as he hugs her, und wie er sie umarmt, the other eye with the cataract disappears. Ist das zweite Auge geheilt worden. It was amazing. Es war unglaublich. And that same night there was a man who was born deaf and mute from birth. Am gleichen Abend war einer, der taub und auch stumm war. we prayed for this man. Wir haben für diesen Mann gebetet. And he got healed. Der ist komplett freigesetzt worden. People in Africa, they're not very responsive. In Afrika sind diese Menschen vielleicht nicht so zugänglich. They can get healed of like a broken bone. Die werden geheilt und der Knochen wird zum Beispiel wieder zusammengeführt. Or deafness. Oder Taubheit geht weg. And they just kind of stand there and say, yeah, I'm healed. Die stehen einfach da und sagen, ja, ich bin geheilt. It's not much of a celebration. Das ist nicht so riesen Party. No train noises. Da gibt's keine Zuggeräusche. But I knew this guy was healed because all the other villagers are coming around him. Ich habe gewusst, dass der geheilt wurde, weil alle anderen aus dem Dorf sind zu ihm gekommen und haben so die Daumen gezeigt. With big smiles on their faces, with their thumbs up. Riesen Grinser und Daumen in der Höhe. Yeah. So that was an incredible time. Also wirklich eine unglaubliche Zeit. And my time in Mozambique, we saw a lot of these things. Und in meiner Zeit in Mozambique haben wir viel von dem gesehen. And it changed my mindset forever. Und dann mein Gedankengut komplett verändert. So like I'd get back to Australia and I wanted more of this. Bin nach Australien zurück und wollte eigentlich mehr davon. So I applied to go back to Mozambique. Und ich wollte dann wieder zurück nach Mosambik gehen. But I also applied to go to Bethel. Aber ich habe auch nach Bethel geschrieben und um zu schauen, ob ich dort hineinkommen kann. I heard there were some pretty awesome things happening there as well. Ich habe gehört, dass da einige tolle Sachen laufen. I had no money. Und ich hatte kein Geld. But once again, the Lord came through. Und wiederum hat der Herr einfach mich versorgt. I get accepted to go back to Africa. Und ich habe die Anerkennung bekommen, nach Mosambik zurückzugehen zu können. All the money comes in. Das Geld ist hereingekommen. And when I get there, I find that I'm accepted to Bethel as well. Und ich gehe also dann nach Afrika und dann habe ich herausgefunden, dass ich in Bethel auch akzeptiert wurde. So now I don't know what I'm going to do. Und jetzt war ich mir nicht mehr sicher, was ich tun soll. Because I got no money to come to Bethel and live for here. Kein Geld, um nach Bethel zu gehen, weil ich jetzt in Mosambik war. But God did His thing once again. Someone bought my plane ticket. Und wieder mal hat Gott was gemacht, hat jemanden gebracht, der ein Flugzeugticket für mich gekauft hat. The money came in. Das Geld ist hereingekommen. And I got to Bethel. Und dann durfte ich nach Bethel. I had 2 weeks. I had 2 weeks from when I got back from Africa. Ich hatte 2 Wochen, nachdem ich aus Afrika zurückgekommen bin. To Australia and get everything prepared to come to the USA. Nach Australien, um meine Sachen alle zusammenzupacken und dann nach Kalifornien zu fliegen. So I jump on a plane with this man. Und ich bin mit diesem Mann auf ein Flugzeug gestiegen. And I arrive at Bethel. Und ich bin in Bethel angekommen. Yeah. Do you want to share from here, like street stuff? Yeah. So I'll let Ben take over this. Und Ben this wird weitermachen. I met James on a plane. Ich habe James in einem Flugzeug kennengelernt. He was making train noises. Und er hat Zuggeräusche gemacht. My wife wasn't on that plane. Meine Frau war nicht auf diesem Flugzeug. You said it. You said it. Ich habe es selber gesagt. I had to beat him to it. James was a very unique man. James war ein sehr ungewöhnlicher Mann. Straight away, I could sense God's presence on him. Ich habe auch die Gegenwart Gottes sofort auf ihm gespürt. And so when we flew back to Bethel. Und wie wir zurückgeflogen sind nach Bethel, I knew immediately it was my job. Habe ich genau gewusst, dass es mein Job sein wird. To find him a wife. Ihm eine Frau zu suchen. No. That's part of it. That's ist ein Teil davon vielleicht. He hasn't done a very good job. Aber er hat es noch nicht besonders gut gemacht. That is 10. Give me that microphone. We have a rule on our team. Wir haben so eine Regel bei uns im Team. One negative comment is 10 push-ups. Einmal etwas Negatives sagen ist 10-mal Liegestütz machen. So he said I didn't do a good job. 10 push-ups. Gesagt, ich hab's nicht gut gemacht, also ganz klar 10 Liegestütz. We all have very big arms now. Wir haben wirklich sehr starke Arme momentan. Some of the girls have bigger arms than us guys. Manche von den Mädchen haben größere Arme als wir. It's a good rule. It keeps you positive and in shape. Das ist eine sehr gute Regel, denn du bleibst positiv und dein Körper ist fit. One time our senior pastor Bill. Unser Senior Pastor Bill hat einmal. He told the whole church we're going on a 40-day fast. Der ganzen Gemeinde gesagt, wir werden 40 Tage fasten. But you can eat as much food as you want. Und hat gesagt, du kannst so viel essen, wie du willst. We're fasting from every negative word that will come out of our wir mouth. Wir werden fasten von jedem negativen Wort, das aus unserem Mund kommt. Bill said, I don't want to hear one word that's negative. Hat gesagt, 40 Tage lang möchte ich nicht ein einziges negatives Wort hören. And I've never seen him angry ever. Und ich habe ihn noch nie wütend gesehen. But he said, if I hear a negative word, I'll be angry. Aber hat gesagt, wenn ich ein negatives Wort höre, dann werde ich wirklich böse. And so the whole church was smiling for 40 days. Und 40 Tage lang hat die Gemeinde wirklich gelacht smiling, und gegrinst. Smiling. So it's a good thing that we do this. Also ist etwas Gutes, was wir hier tun. Anyway, when I met James, I could sense God's presence on him. Ja, wie ich James kennengelernt habe, habe ich einfach die Gegenwart Gottes auf ihm gespürt. And the year before this, I lived in a neighborhood that was a drug neighborhood. Und ein Jahr davor war ich in einem Bezirk, in einem Bereich in der Stadt, wo wirklich viel Drogen waren. The worst neighborhood in Reading called Clay Street. Das ist der schlimmste Ort in Reading, der heißt Clay Street. It's had murders there, open witchcraft, drug dealing constantly. Das sind Drogen, Mord, auch Hexerei. Even out the front of my house, I remember in first year school of ministry, two men were fighting. Im ersten Schuljahr bei Bethel School of Ministry waren zwei Männer, die vor meiner Tür gekämpft haben. They're hitting each other so hard, but none of them are going down. Sie haben sich gegenseitig geschlagen, aber keiner ist umgefallen. Because they're high on meth. Weil die viel Drogenintus hatten. And so one guy decides, I can't hit him down hard enough, so he pulled a knife out. Der eine hat gesagt, ich kann ihn nicht niederschlagen, damit er umfällt, hat das Messer gezückt. Instead of stabbing the guy, he stabbed himself five times. Und hat nicht den anderen erstochen, sondern sich selbst fünfmal erstochen. And I saw this right near my window. Und ich habe das direkt vor meinem Fenster gesehen. I said, God, I'm in the wrong neighborhood. Und ich habe mir gedacht, Herr, ich bin in einem komplett falschen Ort. I'm an evangelist by nature, but I was like, I don't want to be here. Ich bin ein Evangelist aus Natur heraus, aber hier möchte ich gar nicht sein. And so I spent most of first year school of ministry just coming home to my neighborhood. Das erste Jahr bin ich einfach zu meinem Ort wieder immer wieder zurück. And I would pray inside, I would soak. Ich habe einfach immer gebetet daheim. Read the word, hang out with my friends. Das Wort Gottes gelesen, mit meinen Freunden habe ich mich getroffen. But my neighborhood was increasingly becoming the worst neighborhood with the worst crime rate in Reading. Aber der Ort, wo ich war, ist immer schlimmer geworden und schlimmer geworden mit der höchsten Kriminalität in Reading. And so the summer that I met James, we fly back together after I finished first year. Und den Sommer, nachdem ich das erste Jahr abgeschlossen habe in Bethel, bin ich mit James zurückgeflogen. And James is just about to start the first year. Und James fängt gerade das erste Jahr an. And when we got back there, we moved into the same neighborhood. Und wir sind zusammen in den gleichen Ort gezogen. Clay Street neighborhood. Clay Street. This time though, I felt a conviction in the summer that this year would be different. Und ich habe einfach hier ganz stark gespürt, dass dieser Sommer anders sein würde. So when I met James, I sensed God on him, and I felt like God wanted me to bring him in with me. Und ich habe gesehen, dass einfach die Gegenwart Gottes auf James ist, und das Gefühl hatte ich, dass Gott einfach gesagt hat, ich soll ihn hereinbringen. Not to disciple him, just to be his friend. Nur um sein Freund zu sein, nicht um einen Jünger aus ihm zu machen. And I knew that whatever breakthrough he had, I could have. Und ich habe gewusst, jeden Durchbruch, den er hat, den kann ich auch haben. And whatever breakthrough I have, he could have. Und welchen Durchbruch ich habe, den kann auch er haben. And the breakthroughs we don't have, we both can get. Und die Durchbrüche, die wir nicht haben, die wir beide nicht haben, können wir holen. Das ist eine Frau. So, but I asked James to. That was weird how you laughed. I asked James to come into my world. Und ich habe James einfach gebeten, in meine Welt zu kommen. And so at the beginning of the second year of school ministry, James's first year, I started a fast. Also in meinem zweiten Jahr, in seinem ersten Jahr, habe ich einfach angefangen zu fasten. And I'd spent the whole summer for 3 months preaching the gospel, but being afraid of the very area that I lived in Reading. Ich habe 3 Monate lang das Evangelium gepredigt, aber habe mich gefürchtet an dem Ort, in dieser Umgebung, wo ich in Reading war. I would do constant evangelism outside of this area, Clay Street, but in Clay Street, I didn't want to be there. Überall sonst habe ich das Evangelium gepredigt, aber in Clay Street, das habe ich nicht können. So we did this fast, and God took me to a scripture that changed my life forever. Wir haben gefastet, und Gott hat mich zu einem Vers in der Bibel gebracht, der mein Leben komplett verändert hat. And I was looking out my window over the street when God showed me this scripture. Ich habe zum Fenster hinausgeschaut, wie Gott mir diesen Vers gezeigt hat. And it's in Isaiah chapter 58, verse 7. Und es ist Jesaja 58, Vers 7. And it basically just says this. It says this is the fast that God has chosen. Es steht im Prinzip ganz einfach, das ist dieses Fasten, das Gott hervorgerufen hat. Not just that people stop eating food. Nicht, dass wir nur aufhören zu essen. But the people let God's heart be adopted into theirs. Aber dass das Herz Gottes adoptiert wird in die Menschen hinein. And it says this incredible scripture jumped out at me. It's like it revolutionized my heart. Dieser Vers ist herausgesprungen und hat mein Herz komplett verändert. It said, is it not to take to open your house and to invite the poor into your house. Ist es nicht das Fasten, um deine Türen zu öffnen und die Menschen in dein Haus hereinzulassen? And to feed them. Und ihnen Essen zu geben. And this is the bit that changed me. It says, do not hide yourself anymore from your own flesh. Das ist das, was mich komplett verändert hat. Da steht drinnen, verstecke dich nicht mehr von deinem eigenen Fleisch. And I realized when I read that I'd been hiding. My own heart, even though I did evangelism other places, had been hiding from my flesh. Und ich habe gewusst, dass mein eigenes Herz sich versteckt hat von meinem Fleisch. And I said, Jesus, who are my flesh? Und ich habe gesagt, wer ist mein Fleisch? And he said, these drug dealers. Und er hat gesagt, diese Drogensüchtigen, diese Drogenhändler. They are your own flesh. Die sind dein eigenes Fleisch. He said, the only difference between you and them. Gesagt, der einzige Unterschied zwischen dir und ihnen. Is that you met me, Jesus, in a timeline of human history before they did. Ist, dass du mich, Jesus, kennengelernt hast an einem Zeitpunkt vor ihnen. There's no other qualified difference between me right now and you. Überhaupt keinen Unterschied zwischen dir und mir. And between you and the worst person in your city. Und dir und dem Schlimmsten in deiner Stadt. Überhaupt keinen Unterschied. The only difference is that you met Jesus before them. Der erste Unterschied, einzige Unterschied ist, dass du Jesus einfach kennengelernt hast, bevor sie es getan haben. And so myself and my friend Nate took James and another man Gabe under our wing. Und ich und Nate und Gabe und James haben einfach zusammengearbeitet. And we said to these guys, we said, hey, we're going to start a prayer walk and pray over this street. Und wir haben gesagt, wir werden einfach anfangen zu beten in diesen Straßen. We weren't keen on doing too much evangelism because people walk around with their tops off, tattoos everywhere. Wir wollten nicht unbedingt viel Evangelium predigen, weil die Leute ohne Shirt herumgelaufen sind. And when you say, hello, Jesus loves you, they often give you a strange look. Also wenn du da sagst, hey, Jesus liebt dich, hallo, dann schauen sie dich vielleicht ein bisschen like schief an. Like they flex their bicep, you know, like vielleicht werden sie dann ihre Muskeln nochmal herzeigen oder dich schlagen. So we knew, we talked about this. The first way to take a neighborhood, we knew We had to take it in the realm of the spirit because the spirit's more powerful than the natural. Und wir haben gewusst, dass wir diesen Raum einnehmen müssen im Geist, denn der Geist ist stärker als das Natürliche. So we knocked on a few students' doors. There was around about 50 students living in this area. Und waren circa 50 Studenten von der Schule, die da waren. Und wir haben dort bei ihnen an der Tür geklopft. We said, "Would you like to come to our prayer walk?" And 45 people the first night came. Wir haben gesagt, wollt ihr beten kommen mit uns? Und 45 sind am ersten Abend gekommen. And so without knowing what we were going to do, all we knew is this: that we would walk across the ground and take back the territory for God. Wir haben nicht gewusst, was wir machen werden, aber wir haben nur gewusst, dass wir hinausgehen und einfach beten und dieses Land wieder einnehmen für Jesus. And so we started the prayer walk Wednesdays and we did it every single Wednesday for the entire 9 months of that year. Wir haben jeden Mittwoch gebetet und das 9 Monate lang in diesem ganzen Jahr. The reason we did a prayer walk is because when you pray inside a building you don't see anything. Deswegen sind wir spazieren gegangen, denn wenn du in einem Gebäude betest, siehst du nichts. But we found that wherever your feet go, your heart will go also. Aber wir haben gemerkt, überall wo dein Fuß hingeht, wird dein Herz auch hingehen. So we took our feet into the worst areas of this little neighborhood. Und wir haben unsere Füße in diese schlimmsten Umgebung hineingebracht. And we took oil. Und wir haben Öl genommen. Took water. Wasser. We took girls. Wir haben Mädchen mitgebracht. We took everybody. Wir haben jeden mitgebracht. And we went there and repented on behalf of all the sin. Und wir haben einfach Buße getan. We said, "Father, sorry for all this murder." Und wir haben gesagt, Herr Vater, vergib uns für diesen die Morde hier. Sorry for the rape. Vergib uns für die Vergewaltigung. Sorry for the abuse and the broken families. Den Missbrauch und die kaputten Familien. And all the drugs. Und die Drogen. We ask you to forgive this land. Wir bitten dich, dass du diesem Land vergibst. On behalf of us. Für uns. All of a sudden, after 3 months, when you used to drive in, you felt fear. Und 3 Monate vorher ist man da hineingefahren und hat wirklich Angst gehabt. But all of a sudden, after 3 months, we drove in one day and you could feel the whole atmosphere. It was like a playground. Und nach 3 Monaten bist du da hineingefahren, hast du das Gefühl gehabt, das ist wie ein Spielplatz. That spirit that was standing there, ruling over with the drugs, was gone. Dieser Geist, der da hier die Drogen überschaut hat, ist komplett verschwunden. And so for Jesus and for us, it was party time. Und für uns und für Jesus war es Partyzeit. So we started a house church the next day. Und wir haben dort am nächsten Tag einfach eine Hausgemeinde angefangen. So Wednesday we had the prayer. Thursday night the house church. Mittwoch hatten wir Gebet, am Donnerstag hatten wir den ersten Hausgottesdienst. And Thursday day we decided during the day we'll go out, knock on doors and pray for the sick and ask them all come to the house church. Und am Donnerstag haben wir dann gesagt, wenn wir hinausgehen, auf die Türen klopfen, für die Kranken beten und sie einladen in unsere Gemeinde. We didn't really have any idea how to do the house church or have anybody in it. Wir hatten keine Ahnung, wie man eine Hausgemeinde macht und es war ja noch niemand da. But we sensed the flip in the atmosphere had changed. Wir haben im Geist einfach gespürt, dass sich was in der Atmosphäre was verändert hat. And the Lord said to us, the land is clean, there is no sin here anymore. Und Gott hat zu uns gesagt, dieses Land ist jetzt frei, es gibt keine Sünde mehr. And then he said to me, he said, "Build whatever you wish." Und er gesagt, bau was auch immer du bauen willst. And so obviously we built his kingdom. Natürlich haben wir sein Reich gebaut. Amen. Amen. And so we started the house church and we just knocked on doors inviting people. Wir haben diese Hausgemeinden angefangen, haben Menschen einfach eingeladen. And one girl, she knocked on the door of a man named Jeff. Und ein Mädchen hat bei einem Mann angeklopft, der Jeff geheißen hat. Yeah. So Jeff is about 55 years old. Jeff ist ca. 55 Jahre alt. Had an incredibly tough life. Hat ein irrsinnig schweres Leben gehabt. Yeah, he was suicidal. Der war wollte Selbstmord begehen. Had no contact with his family members. They lived in a different nation. Hatte überhaupt keinen Kontakt mit seiner Familie, der war in einer anderen Nation. Just a broken man at the end of the line. Ein wirklich zerbrochener Mensch. He used to just sit in a dark room and watch movies. Und er hat einfach in einem dunklen Zimmer gesessen und hat Videos angeschaut. But this one Thursday afternoon. Und an diesem Donnerstagnachmittag. He was speaking to God. He said, "God, if you're real." Er hat zu Gott gesagt, du Gott, wenn du echt bist. Put me somewhere. Put me around good people. Dann tu mich bitte um echte Menschen, gute Menschen herum. Help me, God. Hilf mir, Gott. That same afternoon, he hears a knock on the door. An dem Nachmittag hört er ein Klopfen an seiner Tür. And two young girls that are part of our outreach team. Zwei junge Mädchen von unserem Team sind dort gewesen. They meet Jeff and tell him that we have a house church this same night. Und sie treffen Jeff und sagen, du, wir haben Hausgemeinde heute Abend. Willst Jeff is nearly, he's one of the most excitable people I've ever met. Er ist einer der aufregendsten Menschen, die ich überhaupt jetzt kenne. He wasn't then, but he would be later. Damals war er nicht, aber jetzt ist er so. He was so thrilled to be invited out to hang out with people. Er war so aufgeregt, dass er mitkommen durfte. They said, "We're going to be back in a few hours." Und sie haben gesagt, wir sind in ein paar Stunden wieder da. To come and pick you up. Wir werden dich abholen. He said he was so excited that he got out at the waiting place where he was waiting to be picked up. Er war so erfreut, dass er ausgestiegen ist dort. He got there 2 hours early. Ist 2 Stunden früher dort gewesen. Just hungry to get to church. Er war wirklich hungrig, in der Gemeinde zu sein. He wasn't even a Christian. He didn't. He didn't know what he was in for. Er hat nicht einmal gewusst, was passieren würde. Actually, Jeff, before this once, he nearly killed a man. Jeff hat vorher fast schon einen Mann umgebracht. On drugs and stuff, wasn't he? Yeah, he had a history with drugs, with fighting. Also wirklich eine Geschichte von Drogen. He has a reputation in Reading. Also wirklich bereits einen Namen in Reading. But we had established a house church in our own house. Und wir hatten in unserem eigenen Haus eine Hausgemeinde begonnen. And every Thursday at 7 o'clock we'd meet together. Jeden Donnerstagabend 7 Uhr haben wir uns getroffen. And just worship the Lord. Und den Herrn angebetet. Share the word and just minister to people. Das Wort Gottes einfach verkündet und einfach gedient. We didn't even necessarily know what we were doing. Wir haben nicht einmal genau gewusst, was wir tun. We were just like we had learned a little bit, so we would just give away everything we knew. Wir haben ein bisschen gelernt und haben halt einfach das weitergegeben, was wir gewusst haben. We just loved on people the best way we knew how. Wir haben Menschen geliebt, so gut wie es konnten. Yeah, God's not looking for experts. Gott sucht keine Experten. He's looking for anyone that's willing. Er sucht jeden, der willig ist. But when Jeff finally showed up at House Church, und Jeff ist dann wirklich zu diesem Gottesdienst gekommen, and opened the door to at least 40 people crammed into our tiny apartment. Und da hat er die Tür aufgemacht, da waren mindestens 40 Leute in unserer kleinen Wohnung drinnen. It was so full that people would even sit up the flight of stairs. Es war so voll, dass die Leute sogar auf den Stiegen gesessen sind. Trying to bend their necks to see what was going on. Um zu sehen, was sich da im Zimmer abspielt. Jeff walked into this atmosphere. Jeff ist in diese Atmosphäre hineingegangen. And immediately he just started weeping. Und hat plötzlich angefangen einfach zu heulen. And sensed the presence of God. Die Gegenwart Gottes gespürt. And within a few minutes he'd been saved. Einige Minuten später war er dann errettet. I mean, the salvation actually took place as he walked in and encountered God. Das Ganze ist einfach passiert, weil er die Gegenwart Gottes gespürt hat. But we lead him to the Lord. Und wir führen ihn zu Gott. And Jeff instantly steps into his calling. Und Jeff steigt sofort in seine Vision, in seinen Traum hinein. He begins to continually cut Ben off. In seine Berufung und er schneidet Ben immer wieder ab. 10 push-ups. Immer wieder 10 Liegestütze. As he's preaching. Während er predigt. And takes over the sermon. Unterbricht ihn immer wieder und übernimmt einfach die Predigt. I guess he felt at home. Er hat irgendwie so das Gefühl gehabt, dass er sich wohlfühlt, daheim fühlt. But his story is amazing. Seine Geschichte ist unglaublich. We just ministered to Jeff the best way we knew how. Wir haben einfach nur Dienst getan an Jeff, so gut wir es konnten. And I got along really well with Jeff. Und ich habe mich wirklich gut verstanden mit ihm. So I decided I'd like to mentor him the best way I knew und how. Und ich habe gedacht, ich wollte ihn einfach ein bisschen führen und ausbilden, so gut wie ich halt konnte. At this stage I'd never mentored anyone in my life. Und an diesem Punkt hatte ich noch nie jemanden gehabt, der von mir lernen konnte. I'd never really had a mentor except Ben had been mentoring me for about a month. Ich hatte ja selber niemanden, der mich unterrichtet hat. Ben halt einen Monat lang schon, aber sonst niemanden. But I could impart what I learned in that month. Aber das, was ich in dem Monat gelernt habe, konnte ich weitergeben. So I decided to spend a lot of time with Jeff. Ich habe einfach entschieden, viel Zeit mit Jeff zu verbringen. It actually worked out really well for me. Es war wirklich gut für mich. Because every day I'd get home from the School of Ministry. Jeden Tag, wie ich nach Hause gekommen bin von der School of Ministry. Jeff would already be at my house. War Jeff schon bei meinem Haus? Cooking me dinner. Und hat für mich gekocht. I didn't know this at the time, but Jeff had the most amazing gift of hospitality. Ich habe das gar nicht gewusst, aber Jeff hat eine unglaubliche Gabe. Of anyone I've ever met. Die größte Gabe, die ich überhaupt jemals gesehen habe. So he becomes a preacher. Und er ist ein Prediger geworden. And he also becomes the neighborhood chef. Und auch der Chef in unserer Umgebung. Chefkoch. The transformation in Jeff was so radical. Diese Veränderung in Jeff war so radikal. He became known. Like all over Bethel. Der ist in ganz Bethel wirklich bekannt geworden. He became a celebrity in a sense. Irgendwie ist er so ein, wirklich bekannt geworden. Papa Jeff, the face of Clay Street. Papa Jeff. But he's a radical evangelist. Er ist wirklich ein radikaler Evangelist. It's like God knows who's in your neighborhood. Gott weiß genau, wer in deiner Umgebung lebt. He's got the prophet waiting to be saved. Er hat den Propheten, auf den er wartet, dass er errettet wird. He knows who your evangelist is. Er weiß, wer dein Evangelist ist. He knows who your teacher is. Er weiß, wer dein Lehrer ist. He knows who your chef is. Er weiß, wer dein Chefkoch ist. But Jeff was such a people person. Jeff ist so ein Mensch, der Menschen liebt. That he became better at evangelism than any one of us. Dass er bei Evangelisation besser geworden ist. Als jeder von uns. At times he would bring 4 or 5 people with him to House Church. Manchmal hat er 4, 5 Leute einfach von der Straße mitgebracht in die Hausgemeinde. If you want to get people into your church, wenn du Menschen in deine Gemeinde bringen willst, get people who live in these communities saved. Hol dir jemanden oder lass Leute, die in deiner Umgebung sind, bring sie zu Jesus. They already have the connections. Denn die haben schon die Verbindungen in der Umgebung. People know them. They see the change. Die Menschen kennen sie und sehen die Veränderung durch Jesus. Yeah, and God, I mean, God will do it. Like Jeff would bring often, how many, like 4 or 5 people. It was incredible. Jeff hat das immer wieder gemacht. Hat so 4, 5 Leute mitgebracht immer wieder. It's just an amazing story, and Jeff's doing amazing now. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Jeff geht's wahnsinnig gut momentan. He's still a great friend of mine. Er ist immer noch ein sehr guter Freund von mir. And the cool thing about this, another guy from the community. Das Tolle ist, dass noch ein Bursche aus dieser Umgebung. Jeff's neighbor actually. Eigentlich der Nachbar von Jeff. Every week they run their own Bible study. Die gemeinsam jede Woche ihr eigenes Bibelstudium im Heim haben. In Jeff's neighbor's house. Im Nachbarhaus von Jeff. So it's just phenomenal. We didn't even know what we're doing. Das ist unglaublich. Wir haben nicht einmal gewusst, was wir tun. But God had a plan. Aber Gott hatte einen Plan. Yeah. The end result after the 9 months of being in Clay Street. Das Endresultat von 9 Monaten in Clay Street. I mean, Jeff was just one story, but he's probably one of the most significant. Jeff war nur eine Geschichte, wahrscheinlich die besondere Geschichte. We had violent drug dealers who were covered head to toe in tattoos. Wir haben Drogensüchtige und Drogendealer, die so von Kopf bis Fuß Tattoos hatten. Weeping at 2 o'clock in the morning on the gravel in a mess near our house. Die in der Nähe von unserem Haus um 2 in der Früh einfach am Boden liegen und heulen. We had people knocking on the doorways. Menschen, die anklopfen bei uns. We had chaos. Wir hatten wirklich Chaos. But we had revival. Aber wir hatten Erweckung. But we had chaos. Aber wir hatten Chaos. But we had revival. Aber wir hatten Erweckung. We had a big cow that was good at making the ground fertile. Wir hatten eine gute Kuh, die das Land wirklich fruchtbar machte. But we had the mud with the cow. Aber wir hatten natürlich auch den Mist mit der Kuh. And that's how you have the harvest. You have to have the dirt. So ist es mit Erweckung. Du musst auch den Mist haben. And you have to have the thing that plows the dirt. Und du musst auch das haben, was diesen Boden aufgräbt. And so James and I invited these people actually to live with us in our house. Und James und ich haben sie eingeladen, in unserem Haus zu wohnen. And that's even more dirt. Das ist noch mehr Mist. That's awesome experience for every believer that they can invite not only a person into their heart, but actually into their home. Es ist eine unglaubliche Erfahrung, dass sie Leute nicht nur ins Herz hineinnimmt, sondern auch in euer Haus hineinnimmt. And when God took me to the scripture, he said that, son, he said, you're afraid of inviting people who aren't safe into your heart. Gott hat mich in die Bibel geführt und gesagt, du hast Angst, Menschen in dein Herz hineinzulassen. We were used to telling people one time, Jesus loves you, but we weren't used to taking people into our heart, into our world. Wir haben immer wieder Menschen gesagt, dass Jesus sie liebt, aber wir haben sie nicht in unser eigenes Herz, in unsere Welt hineingelassen. Because when you invite somebody in, they have the ability to hurt you. They have the ability to do things that aren't always good. Denn wenn du sie hereinlässt, dann ist natürlich auch die Möglichkeit da, dass du verletzt wirst und sie was tun, was nicht gut ist. The world isn't safe. The Christian people in the world who aren't saved aren't safe. They're not safe. Die Menschen in der Welt, die nicht Christen sind, sind natürlich nicht sicher. But that's where God wants us. Aber dort sollen wir sein. Don't hide yourself from your own flesh. Versteck dich nicht von deinem eigenen Fleisch. And so the end result of this 9 months in one area in Clay Street. Das Endresultat von diesen 9 Monaten in diesem Clay Street Bereich. We prayed every Thursday. Jeden Donnerstag Mittwoch gebetet. Yeah, we pray evangelism every Thursday. Evangelisation jeden Donnerstag. House church Thursday night. Hausgemeinde jeden Abend. And then Saturday again evangelism. Und Samstag wieder Evangelisation. The house became like a revolving door. Das Haus ist so wie eine Drehtür geworden. At least 30 people got born again. Mindestens 30 Menschen haben sich bekehrt. Mindestens. We had so many people baptized. So viele Menschen wurden getauft. People walk into the house without anyone saying they need to be saved. They'd walk in and repent. Menschen sind in unser Haus hineingekommen, ohne dass jemand eingeladen hat und haben Buße getan. Then they'd be opening their Bible next week and we'd ask them, who led you to Jesus? Nächste Woche haben sie die Bibel aufgemacht und wir haben gesagt, wer hat dich denn zu Jesus geführt? I led myself. Und wir haben gesagt, ich habe mich selber zu Jesus geführt. I hope that we're praying the right prayer. Ich hoffe, das ist okay. Ja, ich hoffe, ich habe das richtige Gebet gebetet. So we had that constantly and then we had a block party maybe once every 2 months. Und alle 2 Monate hatten wir so von der größeren Umgebung eine Party. Where we gathered the street because we wanted to see Malachi 4:6, fathers returning to sons. Wir wollten die Straße einladen, denn wir wollten Malachi 4, Vers 6 sehen, dass Väter die Herzen von den Söhnen wieder zusammenführen. We wanted to see the curse that's over the world and over the land, where fathers, where families are separated and divided. Diesen Fluch, der auf der Welt ist, wo Familien zerbrochen sind, wollten wir wieder zurückführen. We wanted that broken. Wir wollten, dass dieser Fluch gebrochen wird. And God wird. Wants to break it in Vienna. Und Gott will das in Wien auch brechen. I'm telling you right now, there's a fatherless spirit that God wants to smash. Ich sag dir, da ist ein vaterloser Geist hier, den Gott komplett zerstören will. There is an orphan spirit that God wants to destroy. Da ist ein Waisengeist hier, den Gott komplett zerstören will. The only way he destroys it is when some willing sons and daughters come out. Die Art und Weise, wie das macht, ist, wenn willige Söhne und Töchter herauskommen. And they stop hiding and stop saying with their mouth how bad things are and start giving away the love of God in them. Die aufhören zu sagen, wie schlecht alles ist und einfach die Liebe Gottes ausschütten. And not hiding anymore from your own flesh. Und nicht mehr sich verstecken von ihrem eigenen Fleisch. Because one day you and I will look perfect love right in the face. Jesus will look him right in the eyes. Denn an einem Tag werden wir Jesus in die Augen schauen, die perfekte Liebe. And he'll ask us, did you love them? Und wird sagen, hast du sie geliebt? Did you let me out? Hast du mich herausgelassen? We were both scared. I was even timid. Wir haben wirklich Angst gehabt. Auch ich, sogar like ich. Miracle, ich schaue mir den Mund aus, aber ich habe auch. People wanted to fight all the time. Menschen wollten dauernd kämpfen. People would chase me sometimes in Clay Street at night. Am Abend haben mich manche Leute einfach verfolgt in Clay Street. But after 9 months of prayer, evangelism, and opening our heart and just saying Jesus loves you constantly. Aber nach 9 Monaten unser Herz aufzumachen und Gebet und zu sagen Jesus liebt dich. We had 30 people saved. We had a thriving house church. Hatten we had people wanting to come to church. 30 Menschen bekehrt. Wir hatten eine Hausgemeinde, die wirklich lebendig war. And the drug, alcohol, and violent-related crime rate dropped 50%. Und der die 50%, man. So much so that the mayor wanted to meet with James and I. Die Drogen- und Alkoholprobleme sind um 50% hinuntergegangen. So arg, dass der Bürgermeister uns treffen wollte. And for our last block party, we invited a guest speaker. Und am letzten, unserer letzten Party haben wir einen Gastsprecher eingeladen. We invited a guest speaker into the worst drug neighborhood. Einen Gastsprecher in den schlimmsten Ort. Which is now changing into one of the greatest neighborhoods. Das ist jetzt einer der, der tollsten Orte überhaupt. And our guest speaker was the chief of police. Und unser Gastsprecher war der, der Polizeichef. And he came and spoke in front of all the drug dealers. Und er hat dort gesprochen vor diesen Drogendealern. And he said, I can't believe what God, he said, God is doing in this neighborhood. Und er hat gesagt, ich kann mir nicht gar nicht, ich kann's gar nicht verstehen, was Gott hier tut. And the mayor said the same thing. She said, we wish that God would use you to do this in every neighborhood. Und die Bürgermeisterin hat gesagt, wir würden uns wünschen, dass Gott euch schickt, das überall zu machen, in den ganz an allen Umgebungen und Bezirken. They even offered to give us $200,000 worth of land. Sie haben gesagt, sie würden uns sogar $200,000 Land geben. Just because they were sick of building the buildings and making the paint better when people would move in and destroy it. Denn sie wollten, es war einfach zu viel für sie da, um diese Gebäude zu bauen. Die Leute sind in den eingezogen und haben einfach das zerstört. The kingdom in us is more powerful than paint. Sie haben einfach gesehen, dass das Reich Gottes in uns kräftiger und more mächtiger ist, als diese Gebäude wieder herzurichten, zu renovieren. Sie haben gesehen, dass das Reich Gottes das ist, was du nicht kaufen kannst, sondern das du verstehen und dem du vertrauen musst. Das musst du bekommen. You've got to get it with your heart. You've got du musst to let es God mit deinem say, Herzen empfangen. Hier musst du sagen zu Gott, hier ist mein Herz. What kind of friendship would James and I have if James... Welche Freundschaft würden James und ich haben, wenn, what kind of friendship, if I could come to him and pour out my heart, wenn ich zu ihm kommen könnte und mein Herz ausschütte, then when he comes to me and pours out his heart, und er zu mir kommt und sein Herz ausschüttet, just because I'm not sure about it, I don't understand, I put it away. Nur weil ich mir nicht sicher bin, dann stoße ich ihn ab. Well, the Lord Jesus is crying out to the body of Christ in Vienna. Jesus ruft zu seinem Leib Christi in Wien. With his heart wide open, saying, I've heard your heart. Mit seinem Herz weit offen sagt, ich habe dein Herz gehört. And I've healed your needs. Ich habe deine Nöte geheilt. And I love you, I'll always be with you. Und ich liebe dich und ich werde immer mit dir sein. He celebrates having you. Er feiert, dass du bei ihm bist. But he's saying, would you come into my heart and see that there's more people like you out here? Aber er sagt, du komm in mein Herz hinein und sieh, dass es mehr Leute wie dich draußen gibt. There's neighborhoods, there's whole people groups that are trapped in bondage and God has made you their deliverer. Das sind ganze Bezirke, die wirklich gebunden sind und Gott hat euch zum Freisetzen freigesetzt. All he's saying is, would you just let me come in? Und alles, was er sagt, ist, lass mich hereinkommen. You don't have to muster up your own power. I'll give you my heart. Du musst nicht deine eigene Kraft aufbauen, sondern ich werde dir mein Herz geben. And after 9 months, James and I possessed a little tiny bit of God's heart. Und nach 9 Monaten hatten wir wirklich einen kleinen Teil von Gottes Herzen. For a street that became known in Reading as one of the most transformed regions I've ever had. Für eine Straße, wo sie bekannt wurde in Reading, dass es eine der transformiertesten, stärkst transformiertesten Straßen wurde. And the cool thing is, we didn't want the glory, did we? We wanted to raise up other people. Und wir wollten nicht nur die Herrlichkeit, sondern wir wollten andere Menschen auch aufrichten. So we raised up more leaders. So when we leave, they'd keep going. Wir haben mehr Leiter aufgerichtet, damit wenn wir gehen, sie weitermachen. And now Jeff, he's the one reading doing the Bible study. Und Jeff ist einer, der jetzt diese Bibelstudien macht. He was always day one. He was preaching. Immer Tag 1, ab Tag 1 hat er gepredigt. He actually preached one of the best messages I've ever heard. Er hat eine der besten Botschaften, die ich jemals gehört habe, gepredigt. Because it was 13 minutes after he was born again. Es war 13 Minuten nachdem er errettet wurde. It was pure. Die war so rein, diese Botschaft. Okay, so all I'm saying, we're saying this tonight, right? Alles, was wir heute Abend sagen, ist James mentioned the supernatural, how when he was born of God, he saw the supernatural. James hat gesagt, wie wiedergeboren wurde, hat einfach dieses Übernatürliche gesehen. He went to a Bible seminary. I mean, Bible seminary. okay. After he went to Bible seminary, er ist zum, in dieses Bibelcollege gegangen. He realized it's not all about learning things here. Er hat gemerkt, dass es nicht darum geht, einfach hier alles zu lernen. So he went and followed two crazy people into the bush. Deswegen ist er zwei völlig verrückten Menschen in den Busch nachgegangen. Where they've seen 6,000 churches built in villages all across Mozambique. Wo sie gesehen haben, dass 6,000 Gemeinden in kleinen Dörfern aufgebaut worden sind in ganz Mosambik. And he caught God's heart for that nation. Und hat sein Herz, Gottes Herz für diese Nation empfangen. And then when he moved back into America, und wie er zurückgekommen ist nach Amerika, he opened his heart in the same way. Hat er sein Herz genauso aufgemacht. And James and I are very simple men. Und James und ich sind sehr simple Männer. All we have is the anointing. Wir sind sehr einfach, wir haben nur die Salbung. All we have is a willingness that says, yeah, I'll try this. Mehr haben wir nicht als nur eine Willigkeit zu sagen, ich werde es ausprobieren. And previous, as James said, he was timid, he wouldn't even try. Und früher hat James gesagt, hat er würde es nicht einmal probieren. And I was scared of all the violence in Clay Street. Und ich habe so Angst gehabt vor dieser Gefahr in der Straße. Now, girls can walk down 10 o'clock, 10, 11 at night by themselves down Clay Street. Jetzt können Frauen ganz alleine um 10, 11 am Abend um diese Straße heruntergehen. And the people who live in the neighborhood who were once drug dealers. Und die Leute, die dort früher drogensüchtig und drogenabhängig waren. They ask us, can we come on the prayer walk with you? Und die sagen, jetzt können wir mit euch spazieren gehen und beten. We had bands around our wrists that said, pray for Clay. Wir hatten so Bänder um unsere Arme herum, wo drauf gestanden ist, pray for Clay, also bete für diese Straße. Said Clay Street outpouring. Die Clay Street Ausgießung. And they glow in the dark. Und die leuchten in der Dunkelheit. And the drug dealers would say, "Can I get one?" Und die Drogensüchtigen und Drogenabhängigen haben gesagt, so, du kann ich auch sowas so haben. So these guys who walk around with no shirt on. Und diese Männer, die herumgehen ohne Hemd. They'd see us. They go, "Clay Street, bro." Haben uns gesehen und haben gesagt, hey, Clay Street, Bruder. With the band. Mit diesem Band. And they took ownership even over their own neighborhood. Und die haben ihre eigene Umgebung, den eigenen Bezirk ins Herz genommen. When they saw that international men were passionate about their neighborhood. Wir gesehen haben, dass internationale Männer wirklich eine Passion für ihren Bezirk hatten. Look, Vienna is a city, and this area right here, where it's all the Romanian, the Turkish, all these people. Wien ist eine Stadt, auch dieser Straße, wo diese Rumänen oder auch Türken They're sind. They're waiting for someone to take ownership over the neighborhood that they see darauf, in bondage. Dass Menschen aufstehen und sagen, das ist mein Bezirk. I want to propose to you that Jesus is saying you're that person. Und ich möchte dir sagen, ich glaube, dass Jesus dir sagt, du bist diese Person. And last night when he freed all of us from this feeling that we're not worthy. Gestern am Abend haben wir wirklich alle freigesetzt von dem Gefühl, dass wir nicht wert sind. Now we know we're worthy. Und jetzt sind wir würdig. And because we're worthy. Und deswegen, weil wir würdig sind, we have the ability to possess God's heart for haben wir die Fähigkeit, das Herz Gottes wirklich zu empfangen für diese Menschen. The impartation that God wants to give to this church. Und das, was Gott einfach dieser Gemeinde geben möchte, the impartation of his heart for your very own city. Ist einfach eine Ausgießung für deine eigene Stadt. I'm not just talking about church meetings, I'm talking about you meeting people that are unchurched. Hier geht es nicht nur um Gemeindetreffen, sondern hier geht es darum, Menschen zu treffen, die in die Gemeinden gar nicht kommen würden. I'm talking about you not hiding anymore from your own flesh. Dass du nicht mehr dich versteckst vor deinem eigenen Fleisch. Not hiding anymore. Nicht mehr verstecken. Yeah, it's not about us like standing up here and you guys going, "Wow, that's awesome." Es geht nicht darum, dass wir hier oben stehen und ihr sagt, hey, das ist super. I guarantee that whatever we've done or seen in God. Ich sag dir, was auch immer wir in Gott getan oder gesehen haben. In Reading in Clay Street. In Reading in Clay Street. You guys can do it better than we can. Könnt ihr sicher besser als wir. I was out evangelizing today with some guys. Ich war heute mit ein paar Menschen unterwegs und habe Evangelisation gemacht. And we saw a few cool things. Wir haben ein paar tolle Sachen gesehen. But the most encouraging testimony for me. Aber das tollste Zeugnis für mich. Was what Sam came and shared with me tonight. Where's Sam? Wie Sam zu mir gekommen ist und This guy's amazing. Dieser Mann ist unglaublich. Komm nach. Yeah. We saw some amazing stuff, but then we had to go out and catch up for dinner with our team. Wir hatten tolle Sachen gesehen, aber dann mussten wir essen gehen. But then Sam came and shared this with me. Und dann hat Sam mir Folgendes erzählt. Mir ist ganz egal. Okay, ich habe einfach die Ehre gehabt mit diesen zwei Verrückten. I had the honor to just go with these two crazy guys. Outreach zu machen. To be able to do outreach to them. Und wie ich gesehen habe, wie der Ben da auf die Straße in Räumannplatz geht. And I saw that Ben was just walking in the Räumannplatz into the street. Und dann schreit er, wer will Heilung von euch? I was just shouting and said, who wants healing? Wer will Heilung von euch? Who Egal, wants healing? Kommt her. Who cares? Just go ahead and come over here if you want healing. Ich habe mir gedacht, wow. And I thought, oh my goodness. Oh. Kommt da überhaupt wer? And I thought, is anyone gonna come? Kann mich wer zwicken und Can mich anyone aufwecken? Pinch me and just wake me ist up? Ist das wirklich real? Is this real? Und mit der Zeit dachte ich mir. But after a while I just thought. Auch wenn er abgewiesen wurde, auch wenn die Leute am Anfang wollten, sie nicht kommen. Even if people reject him in the beginning, they didn't want to come. Ihr Herz zu sehen war für mich einfach unglaublich. To see their heart was just so amazing for me. Und zu sehen, wie sie, obwohl sie nicht von dieser Stadt sind. Just to see, although they're not even from this city. So eine Liebe für diese Menschen zu haben. They have such a love for the people here. Und das war für mich unglaublich. And it was just overwhelming for me. Und wir haben dann einfach gemeinsam noch weitergemacht. And we just went out and did a little more. Super Gebete, super Gespräche. Prayed and had some great talks with people. Und dann war es eben so weit, dass sie gesagt haben, ja, wir können leider nicht mehr mit. And then they went off and said, we can't continue because we've got to go eat. Und so ein Team von uns Leuten hat einfach gedacht, wir müssen noch weitermachen. And a team of us just thought, you know what, we just need to keep going. Wir können nicht, aber wir müssen. We can't, we've got to. Keine Ahnung, es kribbelt. And it's kind of like this feeling inside, it's bubbling up. Und wir waren am Stephansplatz und wir haben uns gedacht, ja, wir wollen in den 10. Bezirk, wo unsere Gemeinden sind. We were in Stephansplatz and we said, we want to go back to the 10th district where our church is. Wir wollen dort, wo die internationalste Umgebung Wiens ist. Where the most international area is in Vienna. Und wir gingen einfach dorthin und es hat schon auf dem Weg dorthin angefangen, in der U-Bahn. So we went there and on the way there, coming here, even in the subway, it already happened. Haben wir einen Typ gesehen, der hat so... We saw this guy and he was just breathing really heavily. Er hat nicht mehr gescheit atmen können. Couldn't breathe properly. Und wir haben ihn einfach angeredet, hey, Jesus liebt dich. And we just talked to him and said, hey, Jesus loves you. Ich glaube, du brauchst Heilung. And I think you need healing, is that right? Und wir haben in die U-Bahn gehen müssen und ich habe... einfach seine Hand genommen. And we were supposed to go to the subway and then I just took his hand. Nicht mehr ausgelassen, wie ich es bei Ben gesehen habe. Und ich habe mir gedacht, wenn es bei ihm funktioniert, muss es auch funktionieren. I thought, okay, well, if it works with Ben, I can do it too. Und wir haben gebetet. And we just prayed. Und ich sage, wie geht's dir jetzt? And I said, how are you doing? Besser. And he said, I'm doing much better. Wirklich? Really? Wirklich? Really? Okay, cool. Okay, cool. Und dann haben wir weitergemacht und wir haben heute 5 oder 6 Heilungen gesehen. And we just continue auf dem Wimmerplatz. 5 or 6 healing in the streets. Das ist ganz normal. That's totally normal. Da war dieser indische Handyverkäufer. There was this guy, this Indian guy selling mobile phones. Der hat sich extrem pharisiert. And he was just really bored, you could tell. Und wir haben ihn einfach angesprochen und gefragt, hast du was? And we said, is there anything that, have you got any kind of sickness or something? Ja. And he said yes. Er hat nicht gescheit Deutsch verstanden. He couldn't really speak German very well. Er hat seinen Freund geholt, seinen indischen Freund, der spricht besser Deutsch. He got his Indian friend who speaks better German. Und dann hat er gesagt, ja, betet für meinen Rücken. And he said, could you pray for my back, please? Und für meine Zähne. And for my teeth. Und wir haben für ihn gebetet. And we prayed for him. Und er wurde geheilt. And he was totally healed. Und dann hat sein Freund, dann haben wir gesagt zu seinem Freund, ja, willst du das auch? And we said to his friend, well, do you want the same? Ja, and schon. He said, sure. Und bei ihm waren sogar mehr Probleme. Er hat Probleme mit den Zähnen gehabt. This other guy had problems with his teeth. Und mit seinem Knie. With his knee. Ich glaube Diabetes auch. Also I think he also has diabetes. Er hat gesagt, er hat viele Leiden. Und he said he's got a whole bunch of problems. Und es war einfach so, das Kribbeln war da und wir haben auch für ihn gebetet und auch er wurde geheilt. And even he was healed. We prayed for him. He was instantly healed. Und das ist einfach. Und das zeigt, dass das, was von denen sie reden, dass das nicht nur sie können. That shows that what these guys are talking about is not something das that real only ist, they das can ist do. This is real. We can do that in Vienna as well. Es ist nicht, weil wir so ein cooles Team waren, weil unser Team das coolste not war. Not because we're so cool, because our team was like the best team. Nein, weil Gott was bewegen will. Because God wants to move something. Und das war einfach unglaublich. Danke, dass ich mit euch. It's amazing. Thank you so much for being able to go with you guys. This man, he told us one more thing. It was even better news. Dieser Mann hat uns noch etwas erzählt. Es war noch besser. That feels good, actually. Just keep going. das fühlt sich gut an. Mach weiter. He told us. He said at the end to James and I. Hat zu James und mir gesagt am Ende. He said, "We want to do this every week." Hat gesagt, wir möchten das jede Woche machen. See, God is more concerned about our faithfulness. Er hat gesagt, Gott, es geht Gott mehr darum, dass wir treu sind. He'll be the one who rocks up with you and does the miracles. Er macht die Wunder. Wenn so er... I believe I'm looking right here at the nation changer, the transformer. Und hier schaue ich wirklich auf einen Nationsveränderer. So all we'll say is, who wants to join him? Alles, was wir sagen, ist, wer möchte mitmachen mit ihm? Wer möchte mitmachen mit ihm? Who wants to join him? Wer möchte mitmachen, wirklich? This is serious, man. God wants your ehrlich, heart. Das ist wirklich ernst. Gott he will dein heart Herz. To have his heart. Gott will, dass dein Herz sein Herz wird. So what we're gonna do tonight, was wir heute machen werden, what we're gonna do tonight is we're gonna do a fire tunnel. Was wir machen werden, ist, werden wir einen Feuertunnel machen. But this one won't be a fire tunnel. Aber es wird nicht wirklich ein Feuertunnel sein. This will be an impartation tunnel. Es wird ein Ausgießungstunnel werden. It'll be a love tunnel. Ein Liebestunnel. We're gonna ask God to wreck your heart. Wir werden Gott bitten, dass er dein Herz komplett für ihn aufmacht. For this city. Für diese Stadt aufmacht. Because God expects great fruit from you. Denn Gott will wirklich Frucht sehen in deinem Leben. And the coolest thing is, all he wants you to say is yes. Und das Tollste ist, dass er nur will, dass du ja sagst. He will give you all of the ability to do it. Und er wird dir die Fähigkeit geben, alles zu tun. Amen. Amen. Okay, so guys, you want to come up front? Kommt ihr nach vor? Ja. I want you to join our team as well. Ich möchte, dass du mit meinem Team mitmachst. This is our last night here in this conference. Das ist hier bei dieser Konferenz in der CEG der letzte Abend. So anything could happen as you walk through here. Kann alles Mögliche passieren. Much healing, much anointing. Viel Heilung, viel Salbung. You might walk through here with cancer and walk out without cancer. Es kann sein, dass du mit Krebs durchgehst und ohne Krebs herauskommst. It's not only a tunnel for impartation. Nicht nur ein Tunnel für Ausgießung. We will be tomorrow night at also another church. Wir werden am Morgen Abend in der Four Corners Gemeinde sein. Yeah, Four Corners with Pastor Wolfgang and mit Chris. Pastor Wolfgang und Chris. Yes, we'll be there. Wir werden in ihrer Gemeinde sein. So invite all of you who want to come, please also come. Jeder, der kommen will, darf gerne kommen. Because we love hanging out with you. We're actually it's very privileged for us to come to you. Es ist eine Ehre für uns, hierher kommen zu dürfen. I would rather be talking to you than the President of the United States. Ich würde viel lieber mit euch Zeit verbringen als mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten. Warum? Because the President has power to change laws, but you have power to change human hearts. Der Präsident hat nur die Kraft, Gesetze zu verändern. Ihr habt die Kraft und die Vollmacht, Herzen zu verändern. Which means you possess possess greater authority because of the one who's in your heart. Ihr habt größere Autorität durch den, der in eurem Herzen lebt. So this is a privilege for us to impart to you. So wirklich ein Privileg für uns, bei euch ausgießen zu dürfen. And so we ask you to take this moment tonight seriously. Wir möchten bitten, dass ihr das ernst nehmt. Be seriously joyful. Seid ernst, aber freudig. But ask God for a heart for your nation. Aber bittet Gott um ein Herz für eure Nation. Because he wants to make history here through you. Denn er möchte wirklich durch euch Geschichte schreiben. Hat irgendjemand hier Krebs im Hals? So anyone with throat cancer? Irgendjemand ist Halskrebs oder cancer of the throat. Im Halsbereich Krebs? No. No. Throat can, if your cancer is bad, maybe you can't talk out of the throat. Wenn du Krebs hast, vielleicht kannst du gar nicht sprechen, wenn es im Hals ist oder Kehlkopf. Throat cancer? Kehlkopf, Hals, Krebs. No. One of our team got a word of knowledge for throat cancer. Einer von unserem Team hat ein Wort dafür bekommen. Well, I believe this. Even if it's not throat cancer right now, I believe cancer is going to be destroyed in this tunnel. Ich glaube, dass Krebs in diesem Tunnel zerstört wird, egal ob das dieser ist oder ein anderer. So anyway, can you come and line up on this side? Stellt euch einfach auf dieser Seite bitte auf. But listen to one thing, please. Wichtig Folgendes. This tunnel, we want you to come through, but don't line up to come through this tunnel unless dieser Tunnel ist nur für euch, wenn ihr kommen wollt. Unless your heart is beating saying I want to know what you've planned for my nation through wenn me. Wenn ihr wissen wollt in eurem Herzen, was Gott für diese Nation vorhat. Because there'll be services where we can just get whacked and have fun, but this one is very significant. Es wird Gottesdienste geben, wo wir einfach den Heiligen Geist empfangen können, aber God heute geht's nicht nur um das. Er will sein Herz ausgießen so über dir. So if your heart is burning for transformation in Vienna, wenn dein Herz in Austria, für Veränderung in Österreich, in Wien come. Ist, dann bitte komm. Please come. Bitte komm.